Ich bin stolz darauf, dass Sie alle Zentrum und SPD, KPD, Mittelparteien, Wirtschaftsparteien, Bauerparteien, Handwerkerparteien, Parteien der Mieter und der Hausbesitzer, Aufwertungsparteien und so weiter. Ich bin stolz darauf, dass Sie alle nur einen Feind kennen. Und das sind wir. Und Sie wissen, warum Sie uns den Feind sehen müssen. Die Bewegung wird diese Parteizersplitterung in Deutschland wieder beenden. Und sie muss sie beenden. Oder glauben Sie, dass man mit dem Deutschland der 30 Parteien jemals die Fragen lösen wird können, die gebieterisch vor uns stehen und gelöst werden müssen? Ganz gleich, ob Sie Fragen der Wirtschaft oder der deutschen Kultur, ja selbst der deutschen Kunst nehmen, was immer Sie angreifen, überall ist die Voraussetzung eine gemeinsame, einheitliche Willensbildung. Und nie werden Sie vor allem Deutschland nach außen hin als politischen Faktor neuer stehen lassen. Solange dieses deutsche Volk im Inneren seine ganze Kraft verbraucht und damit praktisch vergibt. Erst an dem Tage, an dem die Millionenmassen unserer Nation, Intellektuelle, Bauern und Arbeiter, einem politischen Glaubensbekenntnis huldigen, wird die Kraft der Nation die Fesseln sprengen, die uns die Zerrissenheit erst angelegt hat. Und ich glaube, dass dieser 31. Juli ein solcher Tag ist, an dem eingeleitet werden kann, diese neue deutsche Volksgemeinschaft. Ein Tag, der eine klare und eindeutige Entscheidung fordert. Es ist in meinen Augen nicht möglich, dass an einer solchen historischen Wende der Einzelne einen halben Entschluss trifft. Ich bitte und ich bette Sie um gar nichts, nur um eines bitte ich Sie. Werden Sie nicht klar darüber, was durch diese Wahl entschieden werden soll? Wählen Sie dann meinetwegen bolschewistisch. Wenn Sie aber das nicht wollen, dann bitte bleiben Sie nicht in der Mitte, sondern dann gehen Sie zur anderen Seite und das sind wir. Dann treffen Sie auch einen mannbaren, eindeutigen Entschluss, genauso wie wir ihn getroffen haben. Es gehört für Sie heute nicht mehr Mut dazu, als es einst für uns etwas schwer war, eine Entscheidung zu treffen. Sie münden ein in einen Strom von 14 oder 15 Millionen. Deutschlands beste und größte politische Organisation steht vor Ihnen. Wir haben einst mit 7 Mann begonnen, den Kampf gegen eine ganze Welt von Feinden aufzunehmen. Ein schwerer Entschluss und wir sind in Treue geblieben durch alle Verfolgungen, durch Not und Gefahr, bis in das Gefängnis und heraus. Bleiben Sie jetzt auch Ihrem Gewissen treu. Lösen Sie sich einmal los von Ihren kleinen Empfindungen des Alltags. Einmal los von den Interessen Ihres Standes und Ihres Berufs. Einmal los aus Ihren vielleicht so lieb gewordenen Traditionen. Vergessen Sie einmal alles das, was Sie bisher vielleicht gefesselt hat und erinnern Sie sich an das, was war, heute ist und sein wird und sein muss, nämlich an Deutschland. Denken Sie einmal nicht als Bürger, nicht als Bauer, nicht als Arbeiter, nicht als Angestellter und Beamter, nicht als Katholik und nicht als Protestant. Einmal denken Sie als Deutscher und Sie wissen, was Sie zu tun haben.